album was Sunny Afternoon and Well-Respected Man. I don't know how they can possibly scream at Well-Respected Man. Auf dem 67er Live-Album waren Sunny Afternoon, Well-Respected Man. Ich weiß gar nicht, wie das Publikum zu so einem Song schreien kann. Sowas erstaunt mich. Aber dann fingen die Leute an, mehr auf unsere Texte zu hören. Das wurde dann in England zu einer Mode. Jeder fing an, Songs zu schreiben, die die Gesellschaft beobachteten. Das Schreien war schon ein erstaunliches Phänomen. Ich habe mich selbst 2 Jahre lang nicht spielen hören können damals. Es war in, Geld zu bezahlen, um dann in einen Raum zu gehen und zu schreien. Vielleicht ist das ja eine gute Therapie. Das gibt's ja tatsächlich. Wie hieß das noch? Urschreitherapie. Ich glaube, John Lennon hat sowas mal gemacht. Primal Screaming. I think John Lennon did that. He went for a course of that. Schreiende Teenager haben die Kinks also wirklich erlebt. Auch 1967 noch. 3 Jahre zuvor hatte ihre Plattenkarriere mit 2 Singles begonnen, die dank des Einflusses der Plattenfirma wie die Singles der gerade angesagten Liverpooler Beatbands klangen. Da die 2. Single erfolglos untergegangen war, stand bei Nummer 3 viel auf dem Spiel. Ray Davies war wütend auf die Plattenfirma, weil sie den Kinks den Mercy Beat Sound aufdrängen wollte. Davies wollte etwas anderes, etwas Respektables, wie er einmal formulierte. Ganze 4 Zeilen Text, mit denen er gegen all die zuckersüßen Liebeslieder rebellieren wollte, der klassische Hardrock-Riff und Dave Davies Gitarrenarbeit. Fertig war You Really Got Me. Die knallenden Akkorde beeinflussten im Grunde alle Hardrock-Bands, von den Who bis zu Van Halen. You Really Got Me verkaufte sich 1 Million Mal. Schlagzeuger Mick Avery, Bassist Pete Quave und Hauptsongschreiber, Sänger und Gitarrist Ray Davies waren 20, 21 Jahre alt. Rays jüngerer Bruder Dave war erst 17. Die beiden Brüder hatten schon zu Schulzeiten gemeinsame Bandauftritte absolviert. Auch Pete Quave war schon mit dabei. Nach einem Gastspiel bei 1 oder 2 Kunstschulen schloss sich Ray Davies der Rhythm and Blues Band seines Bruders an, den Ravens. Ende 1963 waren daraus die Kinks geworden. Ray Davies war anfangs nicht die Hauptfigur der Band. Sein jüngerer Bruder Dave sang. Ray spielte Rhythmusgitarre. Ray und Dave Davies wuchsen in musikalischer Umgebung auf. Ihr Vater konnte Stepptanzen und Banjo spielen. Ihre Schwestern spielten Klavier und hörten ganz unterschiedliche Musik. Von Hank Williams über Johnny Ray bis Fats Domino. Diese Vielfalt durfte nicht ohne Einfluss geblieben sein. Dave Davies kann sich heute für alle möglichen Musikarten begeistern, wie früher für alte Bluesaufnahmen, aber auch für E-Musik von Komponisten wie Sibelius, Dvorak, für alte Bluegrass-Aufnahmen oder Bands der Stunde wie Pearl Jam oder Suicidal Tendencies. I should listen to it with that. It's in there. That's why you should listen to music. Listen to it with your heart. But that's only my point of view. Hiermit sollte man Musik hören, mit dem Herzen. Aber das ist nur meine Meinung. Ich bin immer auf der Suche nach etwas in anderer Musik. Zu etwas, das übers Gefühl läuft, kriege ich viel leichter einen Bezug, als wenn es nur clever oder technisch ist. Da bleibt manchmal so ein Gefühl von Kälte zurück. Musik und Malerei, aber vor allem Musik, ist eine der Sachen, durch die wir am ehesten unsere Seele ausdrücken können. Viel mehr als durch Sprache. Musik ist deshalb so eine starke Kraft, weil sie unserer Seele, oder was auch immer, so nahe ist. It's because it's very close to something that's very, you know, like our souls or whatever, you know. The thing that made me want to pick up a guitar in the first place was an emotional. Es war eine Gefühlsregung, die mich dazu brachte, Gitarre spielen zu wollen. Ich war mir nicht im Klaren darüber, was ich tat. Ich lernte 3 oder 4 Akkorde und dachte, ich weiß alles. Dann habe ich plötzlich begriffen, ein bisschen mehr musst du schon noch lernen. Aber der emotionale Antrieb war für mich wichtig. Eines habe ich der Musik wirklich zu verdanken und darüber bin ich sehr glücklich. Sie hat mir geholfen, Kontakt zu meinen eigenen Gefühlen zu bekommen. Ohne Musik wäre das vielleicht nicht passiert, wenn ich Fabrikarbeiter oder so etwas geworden wäre. Das hätte leicht passieren können. Vielleicht passiert es ja noch. Ich habe mich als Kind nie besonders gut mit Worten ausdrücken können. Musik hat mir geholfen, mich anders auszudrücken. Because I was never a particularly articulate kid, and it helped me contact the way that I felt, and helped me express myself in a different way. We'll be right back.

Die Verkaufszahlen neuer Kings-Platten sanken in England. In den USA stiegen sie. Anfang 1976 mietete sich Ray Davies eine Wohnung in New York und man beschloss, sich auf den amerikanischen Markt zu konzentrieren. Aber wie John Savage es in seinem Buch über die Kings formulierte, die Gruppe spielte zwar routinierter, aber hatte viel von ihrem typischen Sound eingebüßt. Der Preis für ein galantes Überleben war die Gleichschaltung. Statt vor 2.000 bis 3.000 amerikanischen Fans spielten die Kings nach dem erfolgreichen Hardrock-Album Low Budget von 1979 nun in Stadien, die mehr als 10.000 Zuschauer fassen konnten. Seit den 80er Jahren sind bei Live-Konzerten der Kings leise Zwischentöne eher selten zu hören. Der Hardrock-Sound des 87er Live-Albums, von dem gerade ein Ausschnitt zu hören war, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem der Live-Doppel-LP aus dem Jahr 1980. Auf ihren Studioplatten finden sich aber immer noch zartere Perlen, Come Dancing oder Dave Davies' Living on a Thin Line. Gibt es denn für Dave Davies Momente, in denen er sich sagt, ich habe keine Lust mehr vor brüllenden Verstärkern zu stehen? Yeah, a lot of time it's like that. Yeah, of course it does. I mean, but the thing is, though, is I'm kind of addicted to playing now. Ja, das passiert oft. Nur, ich bin süchtig danach zu spielen. Und wenn du ein Publikum vor dir hast, ist das was ganz Besonderes. Das lädt dich ganz anders auf. Also stört's mich eigentlich nicht. It's very special. I think it energizes you in a different way. So I don't really mind it. Streitereien hat es in der Band seit Anfang an gegeben. Mitte der 80er Jahre musste schließlich Originalschlagzeuger Mick Avery gehen. Dave Davies und er kamen einfach nicht miteinander klar. Der Gedanke, dass es bei einer Band nicht oder nicht nur darum geht, als Freunde gemeinsam Spaß zu haben, ist Dave Davies also durchaus geläufig. Indes klingt auch er heute abgeklärter. I realized that after a couple of years, I think when I realized that I wasn't just doing it to get crazy and have a good time. Nach ein paar Jahren begriff ich, dass ich das nicht nur machte, um verrückt zu spielen und Spaß zu haben. Es war tatsächlich auch ein Beruf. Ich hatte ja nie damit gerechnet, dass das länger als 1-2 Jahre dauern würde. Und dann hätte ich mich halt nach was anderem umgesehen. Als ich sah, wie Kings Musik die Leute berührte, kam ich drauf, dass das vielleicht viel wichtiger war, als ich annahm. Mehr bedeutete, als bloß daran zu denken, sich eine Weile zu amüsieren. Das Leben ist sowieso schwierig. Ein Song von Phobia heißt Hatred. Irgendwie, aber nicht Wort für Wort, handelt er von der Beziehung zwischen Ray und mir. Die Botschaft dabei ist auch die, nur weil zwei Leute oder Staaten nicht einer Meinung sind, heißt das noch nicht, dass sie nicht miteinander klarkommen können. Es ist eine Frage von Akzeptanz, Toleranz. Sowas ist wichtig heutzutage. Essential today, I think. One thing that I think drives me is the fact that I'm not content. Ein Antrieb ist für mich, dass ich künstlerisch mit dem Erreichten noch nicht zufrieden bin. Ich glaube, dass die Kinks noch eine Menge zu tun haben. Das treibt einen weiter, über die kleinen alltäglichen Dinge hinaus, die einen stören. Die Schwierigkeiten bei der Arbeit mit Ray in all den Jahren. Du holst tief Luft und denkst, ach, ich kann ja einfach abhauen. Aber dann holst du nochmal tief Luft und sagst dir, du musst an die Arbeit denken. Wenn du über dich selbst hinausschaust, auf die Arbeit und was damit los ist, dann wird wieder klar, worum es eigentlich geht. Ray Davis überraschte im Juni 1993 mit einer Fernsehdokumentation über den Jazz-Bassisten Charlie Mingus. Ray Davis' musikalische Interessen gehen eben, wie die seines Bruders, über die Kinks hinaus. Hat es denn bei den Kinks Momente gegeben, wo er musikalische Kompromisse hat eingehen müssen? Always and never. I mean, you can't. You start a record, I started Phobia, and I thought, what am I going to do here? Kompromisse spielen immer und nie eine Rolle. Als ich mit Phobia anfing, dachte ich, was werde ich machen, das gleichzeitig mich interessiert und für andere Leute eine interessante Platte wird. Sachen, die mich wirklich interessieren, würden nämlich nie jemanden anders interessieren. Ursprünglich sollte das Album Don't heißen. Die Platte beginnt mit den ersten paar Takten einer 8-Minuten-Version von Don't. Mir wurde klar, dass diese 8-Minuten-Version für die Platte zu viel oder nicht passend gewesen wäre. Also habe ich es für mich selber behalten. Vielleicht taucht es später mal auf Platte auf, eine Platte für Sammler oder so. Sowas passiert oft. Zwei Songs von Phobia habe ich schon vor Jahren geschrieben, The Informer und Scattered. Und ich hielt sie für eine Kings-Platte nicht geeignet. Aber jeder Song hat seine Zeit. Scattered konnte ich nicht zu Ende bringen. Erst als eine enge Freundin starb, merkte ich, dass ich den Song beenden konnte. Ich musste diese Erfahrung durchleben. Jetzt ist der Song auf der Platte. Früher, 1985, hätten beide Songs nicht auf eine Kinks-Platte gepasst. Heute schon, finde ich. They didn't fit the Kinks album in 1985, but they do now. Like a seed that is sown, all the children are scattered by a breeze that is blown. Now the crops are all scattered. We are torn, we are shattered. Now some of us are balmy and battered, and the fields where we gathered are overgrown in weeds and in tatters. Through it all, we were scattered. To the fields we are scattered, from the day we are born. To grow wild and sleep rough, till from the earth we are torn. And a soul that is free can live on eternally. And the spirit can live on. Been out of my mind ever since you've been gone. My life is all scattered ever since she's been gone. I feel older, I feel fatter, I feel the blues coming on. We get bruised, we get battered, but we'll pick up the pieces that scatter. And with emotional glue we're gonna stick together, body and mind. Ever since she went to I've been alone to contemplate time and space and why worlds move. While sitting in my solitude, I've watched the stars and wondered why they're scattered up there in the sky. And is she up there out of view on some high latitude? scattered here, scattered there. Beside me scattered everywhere. To the fields we are scattered, and from the dust we are born. We survive somewhat battered to a new life, a new dawn. In the end, what will it matter? There'll only be my ashes to scatter. Another logical answer to a worrying mind. We'll be scattered in time, beaten and battered.